Kundgabe 4456. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.10.1948. Geistige Zwiesprache. Gegenwart Gottes. Zweifel, Sorgen. Die klarste Antwort auf eure gedanklichen Fragen wird euch nicht befriedigen, so ihr nicht fest überzeugt glaubt, dass die gedankliche Antwort meines Geistes Wirken ist. Solange ihr daran zweifelt, werdet ihr auch keinen inneren Frieden haben können, weil ihr euch ständig mit Gedanken plaget, die eine klare Antwort von mir erfordern. Fühlet euch stets so innig mit mir verbunden, dass ihr meiner ständigen Teilnahme an eurem Leben sicher seid. Dann werdet ihr auch glauben können, dass ich mit euch lebe und jede Not und Sorge von euch kenne. Ihr müsstet dieses Bewusstsein meiner Anteilnahme und ständigen Gegenwart euch aneignen. Dann wird auch euer Leben leicht sein. Dann erfüllt euch das Gefühl der Zweisamkeit, die euch mit Kraft erfüllt. Dann wisset ihr in mir immer den starken Begleiter, der euch über alle Hindernisse hinweghilft, der euch führet und jeden Schritt bewacht, der euch keinem feindlichen Angriff ungeschützt ausliefert, der immer bei euch ist, weil er euch liebt. Gewinnet nur den Glauben an meine Liebe. Was ihr mir anvertraut in Gedanken, in der Not des Herzens, das verhallt nicht ungehört an meinen Ohren. Und so ihr still und aufmerksam lauschet nach innen, werdet ihr auch meine Antwort gedanklich vernehmen. Nur glaubet, dass ich durch die Gedanken mit euch spreche, und verwerfet sie darum nicht. Nach innigem Gebet zu mir ist die Antwort meines Geistes Wirken, die euch die innere Überzeugung gibt, richtig zu sein. Denn so ihr mich inständig bittet, bleibe ich nicht still, weil ihr glauben sollet, dass ich euch helfe. Ihr seid noch schwach im Glauben an mich und meine Liebe, und daher lebet ihr in der Unruhe, in Angst und Sorge und im Gefühl der Einsamkeit. Glaubet doch, dass ich bei euch bin. Glaubet, dass euch meine Liebe gilt und dass ich euch nimmermehr verlasse, und lasset dieses Bewusstsein meiner Gegenwart so stark in euch werden, dass ihr darum nichts fürchtet, was von außen an euch herantritt. Denn ich will euch den Frieden der Seele geben, der euch aber nur beglücken kann im Gefühl der Zweisamkeit mit mir. Ihr seid niemals allein, und mein Wort ist das sichtbare Zeichen meiner Anwesenheit. Wie könnet ihr, die ihr mein Wort empfanget, zweifeln an meiner Gegenwart? Und was anderes als Zweifel daran ist eure Angst und Sorge, die hinfällig sind, so ihr fest und überzeugt glaubet, dass ich bei euch bin und euch helfe in jeder Not und Bedrängnis des Leibes und der Seele? Und darum werdet ihr jede andere Hilfe entbehren können, so sie euch von Seiten der Mitmenschen versagt wird. An mich werdet ihr euch niemals vergeblich wenden, und darum kommet immer zu mir, so ihr mühselig und beladen seid. Meine Liebe ist immer bereit, euch zu helfen, so ihr nur meine Hilfe anfordert, so ihr im Geist und in der Wahrheit zu mir betet und glaubet. Denn einen starken Glauben lasse ich nie zu Schanden werden. Amen.